Eisigkeit verfloh. Allein vor deinem Haus, der Wind verfährt mir durch die Haare und schneidet mir mein Lachen aus. Ich bin alleine hier. Wann kommst du nur zurück? Eiskristalle tanzen leise und mein Herz stirbt Stück für Stück. Oh, was statt Träume, kalter Winter, minus 21 Grad. Was statt Träume, kalter Winter, dein Versprechen nur Verrat. Stadträume, kalter Winter, minus 21 Grad. Ich will nicht frieren, ich möchte nicht sterben, meine Gedanken, sie schreien es heraus. Plötzlich ein Krachen, ein Stein und ein Klirren. Jetzt will die Kälte auch zu dir in dein Haus. Oh, was Stadträume, kalter Winter, minus 21 Grad. Was Stadträume, kalter Winter, dein Versprechen ist nur Verrat. Stadträume, kalter Winter, Stadträume, kalter Winter, minus 21 Grad. Stadträume, kalter Winter, minus 21 Grad, Stadträume, kalter Winter.